Der indische Zeitungsverlag India nennt World Event gab das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Il-sung durch den Zusammenschluss der ganzen Nation die Vereinigung des Vaterlandes beschleunigen in Broschüre heraus. Jüngst gab es im Verlag eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes.